Heuer schön eilt und als doch gleich aus fernsten Fernen er geheilt ist. Um ihnen meine Verehrung, mein Erz und diese Blumen zu Füßen zu legen. Mir? Ihnen, die ich aus tiefster Seele liebe.